ist das Phantom, welches du suchst. Wenn du es gefunden hast, sollst du alle Bitternis kennen. Deine Zähne im Sodom-Apfel festgebissen. So wurdest du jenem Pfad entlang gelockt, dessen Schrecken dich sonst weit weggetrieben hätte. O du, der du auf der Mitte des Pfades schreitest, keine Trugbilder verspotten dich, denn um des Schreitens willen schreitest du. So bist du jenem Pfad entlang gelockt worden, dessen Faszination dich sonst weggetrieben hätte. Weit weggetrieben. Näherst. Anstrengung gibt es nicht mehr. Schneller und schneller schreitest du voran. Deine Müdigkeit wandelt sich zu unaussprechlicher Ruhe. Denn da ist kein Du auf jenem Pfad. Du bist der Weg geworden. Geworden.